sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Juni 2020. Beginnen wir mit Black Lives Matter und einem Bericht aus den USA zur Bewegung und dann zu Übergriffen auf Journalisten durch die Polizei in den USA. Anschließend erinnern wir an Alberto Adriano, der vor 20 Jahren in Dessau von Nazis ermordet wurde, ehe wir uns dem Green New Deal, der Wasserstoffstrategie der BRD und Änderungen im Umweltrecht während Corona zuwenden. Beginnen wollen wir mit Black Lives Matter und der Situation in den USA. Hierzu haben wir einen Artikel aus der New York Times vom 29. Mai, der am 6. Juni dann auch in der Taz auf Deutsch erschien. Und der Artikel heißt Explosion der Wut. Die Protestwelle, die die USA nach dem Tod von George Floyd erschüttert, ist mehr als eine Reaktion auf Polizeigewalt. Das Leben in den Vereinigten Staaten kehrt zu einer Art Normalität zurück. Und dazu gehört unvermeidlich, dass Polizisten einen unbewaffneten schwarzen Mann verhaften und töten und dass die Menschen dagegen protestieren. Das Land folgt wieder seinem gewohnten Muster. Diesmal trifft es Minneapolis. Tausende von Menschen gingen auf die Straße, um gegen die Ermordung George Floyds durch einen Polizisten zu protestieren. Das Opfer lag in Handschellen auf dem Boden, während der Polizist ihm atemberaubende 8 Minuten lang sein Knie auf den Hals drückte. Floyd rief um Hilfe. Er könne nicht mehr atmen und schrie nach seiner toten Mutter, aber dies wurde ignoriert. Eine Menschenmenge verfolgte mit Abscheu, wie 3 Polizisten dabei zusahen. An dem Leben, das sie mit Gewalt auslöschten, waren sie offensichtlich nicht interessiert. Politiker aus Minnesota prangerten die Brutalität an. Jakob Frey, der Bürgermeister von Minneapolis, sagte, in Amerika schwarz zu sein, sollte nicht die Todesstrafe bedeuten. Andere, wie die Senatorin Amy Klobuchar, die unter Joe Biden Vizepräsidentschaftskandidatin werden könnte, drückten die in der Öffentlichkeit vorherrschende Emotionen aus. Schock und Entsetzen. Man versprach Aufklärung und appellierte, Ruhe zu bewahren. Die 4 Polizisten wurden entlassen, was selten genug vorkommt. Aber allein die Tatsache, dass George Floyd während einer Pandemie, der bereits jeder 2000. Afroamerikaner zum Opfer fiel, für das belanglose Verbrechen der Fälschung verhaftet wurde, ganz zu schweigen von seiner Ermordung, ist eine erschreckende Bestätigung dessen, dass schwarze Leben in den Vereinigten Staaten immer noch unwichtig sind. Die Reaktion der DemonstrantInnen, ganz unterschiedlicher Herkunft in Minneapolis, ist gut verständlich. Schaut man genau hin, sieht man hunderte weißer TeilnehmerInnen. Auch sie nehmen die Ungerechtigkeiten wahr. In diesem Frühling sind im schwarzen Amerika mindestens 23.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Das Coronavirus hat eine Schneise durch die schwarzen Gemeinschaften geschlagen. So werden die tief verwurzelten sozialen Ungleichheiten, aufgrund deren die AfroamerikanerInnen für die Seuche am anfälligsten wurden, noch verstärkt. Wenn jemals in Frage stand, ob arme und geringverdienende Schwarze entbehrlich sind, ist dies nun offensichtlich. Und klar ist auch, dass staatliche Gewalt nicht nur die Domäne der Polizei ist. Die Wut auf der Straße wird nicht nur durch die höheren Sterberaten geschürt, sondern auch durch die bekannt gewordenen Fälle, in denen AfroamerikanerInnen eine Behandlung verweigert wurde, weil ÄrztInnen oder PflegerInnen ihren Beschwerden über ihre Symptome nicht glaubten. Genauso unerträglich ist die Annahme, AfroamerikanerInnen hätten eine besondere schlechte Gesundheit und seien daher für die überdurchschnittlich hohe Sterberate unter ihnen selbst verantwortlich. Statt diese monumentale Krise dazu zu nutzen, die Ursachen für die hohe Sterblichkeit der schwarzen Bevölkerung zu beheben, machen die bewaffneten Handlanger des Staates mit ihrer kleinlichen, gedankenlosen Unterdrückung weiter. Selbst scheinbar harmlose Hygieneanordnungen werden dafür missbraucht, AfroamerikanerInnen zu belästigen. In New York richten sich unglaubliche 93% der Corona-bedingten Verhaftungen gegen Schwarze. Und in Chicago sieht es ähnlich aus. Obwohl die Polizeibehörden im Namen der Gesundheit versprochen haben, weniger Menschen zu verhaften, um die Ausbreitung des Virus in den Gefängnissen zu verhindern, bleiben die AfroamerikanerInnen weiter in ihrem Fahnenkreuz. Warum sonst wurde George Floyd wegen Fälschung verhaftet? Einem Armutsverbrechen, das von verzweifelten NiedriglohnarbeiterInnen begangen wird. Als weiße, bis an die Zähne bewaffnete DemonstrantInnen in Michigan und anderswo PolizistInnen bedrohten, wurden sie vom Präsidenten als sehr gute Leute gelobt und weitgehend in Ruhe gelassen. Sie sind es bestimmt nicht, die auf der Straße erstickt werden. Als Minnesotas Gouverneur die Nationalgarde mobilisiert hatte, meinte der Präsident hingegen, diejenigen, die gegen die Brutalität der Polizei demonstrieren, könnten erschossen werden. Obwohl viele PolitikerInnen behaupten, mit der Wut der Straße zu sympathisieren, werden die DemonstrantInnen in Minneapolis von der Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen traktiert. Diese Doppelmoral ist einer der Gründe, warum die Stadt und das gesamte Land in Aufruhr sind. Die Wut, die auf den Straßen explodiert, betrifft weitaus mehr als die offensichtliche Scheinheiligkeit, mit der weiße konservative DemonstrantInnen anders behandelt werden als eine bunte Menschenmenge, die gegen die Brutalität der Polizei protestiert. Allein in den letzten paar Wochen gab es den auf Video aufgenommenen Mord an Ahmaud Arbery in Georgia, die hinterhältige Erschießung von Breonna Taylor durch die Polizei von Louisville und die Ermordung von Tony McDade, einem schwarzen Transmann, durch die Polizisten in Tallahassee, Florida. Diese Fälle wurden ignoriert, bis die Nation durch den öffentlichen Aufschrei zum Hinschauen gezwungen wurde. Eine weiße Frau im New Yorker Central Park holte die Polizei, weil sie von einem schwarzen Mann gebeten wurde, ihren Hund an die Leine zu nehmen. Welche Folgen ein solcher Polizeiruf haben könnte, sehen wir an der Ermordung von George Floyd. Was die wütenden Proteste im ganzen Land auch verdeutlichen, ist das Gefühl, dass der Staat entweder mit allem einverstanden oder unfähig ist, grundlegend etwas zu verändern. Während der angehende Präsidentschaftskandidat der Demokraten witzelt, AfroamerikanerInnen, die nicht für ihn stimmten, seien nicht schwarz, scheint sich die Krise in den schwarzen Gemeinschaften zuzuspitzen. Zeitgleich mit der fast täglichen Polizeigewalt oder anderen repressiven Ausbrüchen staatlicher Macht. Joe Biden dachte wohl, mit seinem Witz könnte er einen Insider-Status bei schwarzen WählerInnen betonen. Aber seine Annahme, er habe bei jungen Schwarzen oder AfroamerikanerInnen der Arbeiterklasse einen Stein im Brett, erschien nur arrogant. Er klang wie jeder andere betuchte Politiker, der die enormen Probleme noch nicht erkannt hat. Dieser gleichzeitige Zusammenbruch von Politik und Regierung hat die Menschen gezwungen, auf die Straße zu gehen, zum Nachteil ihrer Gesundheit und der Gesundheit anderer, um die Erfüllung der grundlegenden Lebensbedürfnisse einzufordern, einschließlich des Rechts, sicher vor Belästigung oder gar Ermordung durch die Polizei zu sein. Was sind die Alternativen zum Protest, wenn der Staat seine grundlegenden Aufgaben nicht erfüllen kann und wenn gesetzlose PolizistInnen für Verbrechen für die NormalbürgerInnen jahrelang in Haft kämen, selten auch nur eine Verwarnung bekommen? Wenn man innerhalb des Systems keine Gerechtigkeit erreichen kann, muss man nach anderen Mitteln der Veränderung suchen. Das ist kein Wunsch, es ist eine Vorahnung. Die Zusammentreffen dieser tragischen Ereignisse, eine Pandemie, bei der schwarze Menschen überproportional häufig sterben, das Versagen des Staates, schwarze Menschen zu schützen und die Verfolgung schwarzer Menschen durch die Polizei, hat bestätigt, was die meisten von uns bereits wissen. Wenn wir und diejenigen, die an unserer Seite stehen, nicht zu unserem eigenen Schutz aufstehen, dann wird dies keine offizielle Stelle jemals tun. Junge Schwarze müssen die Verletzungen und Schmerzen ertragen, die durch Gummigeschosse oder das scharfe Brennen von Tränengas verursacht werden, weil die Regierung uns im Stich gelassen hat. Black Lives Matter wird nur Realität, weil wir es erzwingen werden. Das ist nicht neu in unserer Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen die AfroamerikanerInnen in den Städten die Widersprüche einer Gesellschaft, die einen Mann auf den Mond brachte, während Ratten nachts schwarze Kinder in ihren Wiegen malträtierten. Die Bundesregierung unterstützte es, dass AfroamerikanerInnen aufgrund der Wohnsegregation in minderwertigen Wohnungen umgesetzt wurden. Überall, wo AfroamerikanerInnen hinschauten, war der Staat nicht nur unempfindlich für ihr Leiden, sondern auch ein Teil des Verbrechens. Dies war der Ursprung der schwarzen Aufstände, die in den 1960er Jahren die Städte im ganzen Land erfassten. genau wie die Bürgerrechtsbewegung im Süden. Das Versäumnis des Staates, auch nur einen Bruchteil dessen zu liefern, was AfroamerikanerInnen verlangten, ließ Hunderttausende die Dinge selbst in die Hand nehmen. Es war damals und ist heute egal, ob die weiße Gesellschaft zustimmt oder ablehnt. Was zählte, war, dass die Mechanismen des sozialen Wandels nicht funktionierten und AfroamerikanerInnen dazu zwangen, selbst zu handeln. Vor 6 Jahren schufen die Proteste in Ferguson, Missouri, die Voraussetzungen für den Aufstieg der Black Lives Matter-Bewegung, die auf ähnlichen sozialen Missverhältnissen beruht. Es war paradox, dass diese neue Bewegung im Schatten des ersten afroamerikanischen Präsidenten des Landes entstand und zu einem Zeitpunkt, zu dem mehr AfroamerikanerInnen im Kongress saßen als je zuvor in der Geschichte. Und doch konnte die Anhäufung dieser schwarzen politischen Macht die alltägliche Polizeibrutalität nicht aufhalten. Genauso wenig, wie sie den Zusammenbruch des schwarzen Wohneigentums aufhalten konnte, die Ausweitung des Wohlstandsgefälles oder die Lawine der Studentendarlehensschulden, mit denen die Kreditauskünfte der schwarzen Millennials gespickt sind. Es spielt keine Rolle, ob die Erwartungen zu groß für das waren, was ein schwarzer Präsident erreichen konnte. Was zählte, war, dass AfroamerikanerInnen protestierten und Dinge selbst in die Hand nahmen, als die Regierung es nicht schaffte, das Leben der Menschen wesentlich zu verändern. Black Lives Matter. Mit dem zweiten Artikel bleiben wir in den USA. Dieser erschien auf der Internetplattform Netzpolitik.org, die sich vor allem für digitale Freiheit einsetzt. Der Artikel, der bei Netzpolitik am 6. Juni erschien, heißt Pressefreiheit in den USA. 250 dokumentierte Übergriffe der Polizei auf die Presse. Die systematische Erfassung und Dokumentation von Polizeiübergriffen auf JournalistInnen macht das Ausmaß dieser Menschenrechtsverletzungen der letzten Tage erst sichtbar. Je nach Zählweise gab es zwischen 140 und 300 Übergriffe auf die Presse seit dem 26. Mai. Die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstrierende und PressevertreterInnen bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA hat ein Ausmaß angenommen, das es nicht nur Journalisten selbst, sondern Menschenrechtsorganisationen wie die ACLU oder Amnesty International alarmiert sind. Im Gegensatz zu den Übergriffen auf Protestierende sind die Angriffe auf JournalistInnen mittlerweile recht gut und systematisch dokumentiert. Das Recherchenetzwerk Bellingcat hat zusammen mit dem Guardian 148 Fälle von Polizeigewalt gegen Medienvertreter gezählt und ausgewertet. Das Committee to Protect Journalists, CPJ, kommt auf mehr als 250 Fälle seit dem 26. Mai. Google Doc, der Press Freedom Tracker auf mehr als 300 Übergriffe gegen Journalisten, wobei hierbei nicht nur Übergriffe der Polizei enthalten sind. Diese machen laut einer Zählung von The Intercept aber mehr als 80% der Fälle aus. Bellingcat hat eine interaktive Karte der Übergriffe erstellt, welche die regionale Verteilung und Art der Übergriffe visualisiert. Laut der Guardian-Recherche wurden die JournalistInnen in über 70% der Fälle angegriffen, obwohl sie klar erkennbar als Presse ausgewiesen waren oder sich gegenüber der Polizei als solche zu erkennen gaben. Die meisten Fälle ereigneten sich in den ersten Tagen der Proteste. Die meisten Übergriffe gab es in Minneapolis, wo George Floyd getötet wurde. Dort hat die Bürgerrechtsorganisation ACLU ein Verfahren wegen der Übergriffe angekündigt. Das Committee to Protect Journalists warnte in einer Pressemitteilung. Die Auswirkungen der Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, sind rund um den Globus spürbar. Jedes Mal, wenn ein amerikanischer Polizeibeamter einen Journalisten oder einen Protestierenden misshandelt, bestärken diese Aktionen Despoten und Autokraten, bei der unermüdlichen Unterdrückung ihrer eigenen Bevölkerung und ihrer eigenen Presse keine Gnade zu zeigen. Unsere Übersetzung. Dass Angriffe auf JournalistInnen in Demokratien in der Regel einen größeren Aufschrei auslösen als auf DemonstrantInnen, zeigt sich auch daran, dass die Dokumentation dieser Übergriffe bislang schlechter ist. Dennoch gibt es auch hier Bemühungen, Fälle von Polizeigewalt, Google Doc zu erfassen und wie in diesem Twitter-Tweet sichtbar zu machen. Am 8. Juni veröffentlichte die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh eine Pressemitteilung zum 20. Jahrestag des Mordes an Alberto Adriano und einen Aufruf zum Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt. Gedenkkundgebung zum 20. Todestag von Alberto Adriano mit anschließendem Protest am Polizeirevier Dessau gegen die systematische Vertuschung der Ermordung von Uri Jalloh und rassistische Polizeigewalt und Morde weltweit. Donnerstag, 11. Juni 2020, 18 Uhr, Stadtpark Dessau. Am 11. Juni 2000 wurde der Mosambikaner Alberto Adriano im Stadtpark von Dessau von 3 Neonazis auf brutale Weise zu Tode getreten. Die Bundesanwaltschaft sah in diesem Fall die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt und übernahm die Ermittlungen. Nach nur 2 Monaten wurden die Täter verurteilt. 2 von ihnen zu Jugendstrafen, einer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die Täter hatten im Prozess nichts bereut. Nach der Ermordung Alberto Adrianos und 3 obdachloser Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sowie einem Brandanschlag auf eine jüdische Synagoge am 2. Oktober 2000 in Düsseldorf rief der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder am 4. Oktober 2000 den sogenannten Aufstand der Anständigen aus. Nur wenige Wochen zuvor hatte die Mordserie des NSU begonnen, deren in offizieller Deutung erstes Opfer, der Blumenhändler Enver Cincek, wurde am 9. September 2000 in Nürnberg regelrecht hingerichtet. Weitere 10 Jahre hat dieses Netzwerk des NSU mit systematischer Unterstützung durch den Verfassungsschutz und unter den Augen weiterer staatlicher Verantwortungsträgerinnen in Strafverfolgungsbehörden und Polizei gezielt Menschen ermordet, Bombenanschläge verübt und zahlreiche Banküberfälle begangen. In dem 5 Jahre andauernden Gerichtsverfahren vor dem Oberlandesgericht München hat die deutsche Justiz eine umfassende Aufklärung und damit angemessene Gerechtigkeit für die Opfer und deren Angehörigen systematisch verweigert, bewusst verschwiegen. Nach dem rassistischen Mord an Alberto Adriano wurde auch in Dessau weiter geprügelt und gemordet. Der scheinbar obdachlose und betrunkene Mario Bichtemann erliegt am 30. Oktober 2002 seiner Misshandlung in der Zelle 5 des Polizeireviers Dessau, die zu einem gebrochenen Schädel führte. Am 7. Januar 2005 wird Uri Jalloh von Polizeibeamten desselben Polizeireviers in der Zelle 5 an Händen und Füßen fixiert und mit Hilfe von Brandbeschleunigern bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Beide Todesfälle sind von der Justiz bis heute nicht aufgeklärt, aber Morde durch Polizeibeamten werden trotz zahlreicher Hinweise und Beweismittel kategorisch einfach ausgeschlossen. So beweist ein neues radiologisches Gutachten vom Oktober 2019 erneut und eindeutig, dass auch Uri Jalloh vor seinem Tod schwer körperlich misshandelt wurde. Sein Schädel und mehrere Rippen durch dumpfe und punktuelle äußere Gewalt gebrochen waren. Alle diese Fälle stehen vor dem Hintergrund, dass Hans-Jürgen Rose bereits im Jahr 1997 im gleichen Polizeirevier zu Tode gefoltert wurde. Bis heute hat dies zu keinerlei strafrechtlichen Konsequenzen für die Täter geführt. da die deutsche Justiz bis hin zum Generalbundesanwalt diese Morde nicht als solche anerkennen will. Die offensichtlich rassistischen, sozialdarwinistischen und anderweitig menschenverachtenden Motive der Täter werden systematisch verleugnet und die dazu notwendige strukturelle Fehlentwicklung in diesem Polizeirevier und den übergeordneten Stellen ignoriert. In der Nacht zum 1. August 2008 wird der draußen übernachtende Hans-Joachim Spretzny auf einer Dessau-Parkbahn von zwei Neonazis mit einem Mülleimer erschlagen. Das Landgericht Dessau will auch hier kein rechtes Tatmotiv erkennen, obwohl auf den Handys beider Täter eindeutige Symbole, Lieder und rechte Parolen sichergestellt wurden und nachweislich einer der beiden bereits seit den 1990er Jahren in der rechten Szene aktiv ist. Das Landgericht Dessau begründet die Tatmotivation der Mörder mit bloßer schlechter Laune, aus sonstigen niederen Beweggründen, bei psychologischen Auffälligkeiten, den einschlägig belegten rechtsradikalen Tathintergrund ignoriert es damit bis zur Unkenntlichkeit. Nicht unerwähnt soll auch der bestialische, sexualisierte Mord an der chinesischen Studentin Li Xiangqi am 13. Mai 2016 durch den Sohn einer Polizeifamilie mit offensichtlichen Ermittlungsproblemen der Dessauer Polizei bleiben. Der Stiefvater des Mörders und damaliger Revierleiter des Dessauer Polizeireviers half dem Sohn beim Umzug aus dem Tatort und seine Mutter war Teil der Ermittlungsgruppe. Beide feierten kurz darauf fröhlich die Einweihung ihrer gemeinsam eröffneten Gartenkneipe. Der Revierleiter wurde dafür letztendlich innerhalb seiner Polizeidirektion auch noch befördert, nachdem er erfolgreich gegen eine Versetzung an die Polizeihochschule Sachsen-Anhalt geklagt hatte. Wie steht es also um den sogenannten Aufstand der Anständigen mit Blick auf rassistische und menschenverachtende Morde und Übergriffe in Sachsen-Anhalt und bundesweit seit diesem Jahr 2000. Einen folgenreichen Aufstand einer anständigen Zivilgesellschaft hat es in den letzten 20 Jahren nicht nachvollziehbar gegeben. Dafür hat die Anzahl der Opfer rassistischer und sonstiger diskriminierender Gewalttaten unvermindert zugenommen und zuletzt in Halle und Hanau seine brutalen Konsequenzen offenbart. Wir sehen dies als ein Resultat aus dem Schweigen, der Ignoranz und Akzeptanz der deutschen Mehrheitsgesellschaft, der deutschen Rechtsstaatsorgane und der verantwortlichen politischen Institutionen. Politische Lippenbekenntnisse sind das eine, die Realität ist eine ganz andere. Sie ist tödlich. Insbesondere die Justiz schützt die Täter, egal ob mit oder ohne Uniform. Rechtsgerichtetes und menschenverachtendes Gedankengut als Ursache für die Taten, wie sie nur in den seltensten Fällen anerkennen und benennen. Gerechtigkeit, Fehlerkultur und Veränderung werden so aktiv verhindert. Wir rufen daher alle solidarischen Menschen auf, am 11. Juni 2020 nach Dessau zu kommen und gemeinsam mit uns der Ermordung von Alberto Adriano, Hans-Jürgen Rose, Mario Bichtemann, Uri Giallo, Hans-Joachim Spresny und Li Xiangqi zu gedenken. Im Anschluss an die Gedenkkundgebung an der Stele für Alberto Adriano im Dessauer Stadtpark werden wir vor dem Polizeirevier Dessau gegen die Vertuschung des Mordes an Uri Giallo, die rassistische Polizeigewalt und Morde weltweit protestieren. Uri Giallo, das war Mord. Kein Einzelfall. No justice. No peace. Break the silence. Black Lives Matter. We'll be right back. in die zweite Hälfte des linken Medienspiegels zu Umweltthemen beginnen wir mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 19. Mai. Der Artikel heißt Ideen gegen die Apokalypse. Rückschlägen zum Trotz wird erneuert über den Green New Deal diskutiert. Auch wegen Covid-19. Geld, so scheint es, spielt keine Rolle mehr. Angesichts der Corona-Krise haben Regierungen in den letzten Wochen kurzfristig Summen mobilisiert, die weit über den Rettungsmaßnahmen der Finanz- und Bankenkrise von 2008 hinausgehen. 7,2 Billionen Euro hatten Regierungen laut Internationalem Währungsfonds bis zum 7. April mobilisiert. In Frankreich entsprachen die Ausgaben 14,6% des Bruttoinlandsprodukts, in Großbritannien 15,7%. An der Spitze stehen Italien und Deutschland mit rund 24% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist dennoch kein Grund zum Jubeln für jene, die für eine höhere Staatsverschuldungsquote und mehr Investitionen argumentieren. Bei den mobilisierten Geldern handelt es sich nicht um Investitionen, die sich im besten Fall durch höhere Umsätze und Steuereinnahmen refinanzieren. Die Summen sind zum Teil Steuererlasse, teils Direktausgaben und zum größten Teil ersetzen sie schlicht einen Bruchteil der Umsätze, die unter normalen Umständen in den Wochen des Lockdowns angefallen wären. PolitikerInnen wie Finanzminister Olaf Scholz, SPD, haben bereits angekündigt, dass das Ziel der schwarzen Null keineswegs aufgegeben werden soll. Ab spätestens 2023 sollen die Schulden wieder abgebaut werden. Bis dahin wird zunächst noch mehr Geld nötig sein. Denn klar ist, die Länder, die es sich leisten können, werden, sobald die akute Krise vorbei ist, Konjunkturprogramme auflegen, um ihre Wirtschaft wieder in Gang zu bringen oder die Wirtschaftskrise abzumildern. Und es mehren sich die Stimmen, die fordern, dabei nicht den Status quo wiederherzustellen, sondern die Chance zu nutzen, die Wirtschaft klimafreundlich zu gestalten. AktivistInnen und WissenschaftlerInnen haben den US-Kongress aufgerufen, einen grünen Stimulus auszuarbeiten. Die Klimaorganisation 350.org fordert ein Just Recovery-Programm. Und in Deutschland hat Greenpeace schon im April einen Vorschlag für einen grünen Mascheplan vorgelegt. All diese Vorschläge weisen Überschneidungen zur Idee des Green New Deals auf, die Ende 2018 die Graswurzelbewegung Sunrise Movement in den USA mit Besetzungsaktionen bekannt gemacht hat und die von progressiven PolitikerInnen um die junge Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez aufgenommen worden sind. Der Versuch, Mehrheiten für einen solchen Plan für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu gewinnen, erlitt zuletzt Rückschläge. Der Favorit der Bewegung, Bernie Sanders, unterlag im Vorwahlkampf um die US-Präsidentschaftswahl und in Großbritannien musste der Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, der das Konzept ebenfalls unterstützt hatte, nach einer Wahlniederlage zurücktreten. Mit der Corona-Krise und den geplanten Konjunkturprogrammen ist das Konzept auf einmal wieder auf dem Tisch. Naomi Klein, Autorin und prominente Unterstützerin des Vorschlags, hat in einem Video daran erinnert, dass der Schock einer Krise häufig dazu genutzt wird, um autoritäre und sozial ungerechte Politik durchzusetzen und dass es nötig sei, alternative Ideen hochzuhalten. Es lohnt sich also gerade jetzt, einen Blick auf die Publikationen zu werfen, die im letzten Jahr im Rahmen der Debatten um einen Green New Deal erschienen sind. So stellen beispielsweise die Fridays for Future-AktivistInnen Luisa Neubauer und Alexander Repenning den US-Entwurf für einen Green New Deal in ihrem Buch vom Ende der Klimakrise als eine Möglichkeit vor, welche konkreten Formen abstrakte Utopien annehmen könnten. Mehrere Bücher aus den USA und Großbritannien widmen sich ganz dem Green New Deal. Soziale Gerechtigkeit, der wesentliche Unterschied zwischen den Green New Deal-Vorschlägen und jenen zur Green Economy, spielt in allen eine zentrale Rolle. Am stärksten betont wird sie bei den beiden Titeln aus Nordamerika. On Fire, The Burning Case for a Green New Deal von Naomi Klein ist eine Zusammenstellung von bereits erschienenen Artikeln und Essays aus den letzten 10 Jahren, ergänzt um Beiträge zum Green New Deal. Die Texte zeichnen eine politische Entwicklung nach, von der Frage, wie gerecht mit dem Klimawandel umgegangen werden kann, über das Konzept der Just Transition, bis hin zum Green New Deal als eine Antwort auf die Klimakrise, die weder neoliberal noch ökofaschistisch ist. Klein hat auch das Vorwort für den Band A Planet to Win geschrieben, eine kompakte, stark auf die USA konzentrierte Darstellung von Hintergründen und Forderungen des Green New Deals von AutorInnen des Jacobin-Magazins. Wie in ihrem eigenen Buch macht Klein dort deutlich, dass es im Wesentlichen darum geht, überhaupt wieder Entwürfe für eine lebenswerte Zukunft zu entwickeln. Fast jede Vision der Zukunft, die wir von Bestseller-Autorinnen oder teuren Hollywood-Produktionen vorgesetzt bekommen, geht davon aus, dass es zu irgendeiner Form von ökologischer oder sozialer Apokalypse kommen wird. Es ist fast, als ob die meisten von uns aufgehört haben, daran zu glauben, dass es eine Zukunft gibt. ganz zu schweigen von einer, die in vieler Hinsicht besser sein könnte als die Gegenwart. So beginnen und beenden die AutorInnen ihr Buch mit durchaus differenzierten Versionen der nahen Zukunft, während sie im Buch selbst die Hauptforderungen des US-amerikanischen Green New Deal-Vorschlags ausführen: die Entmachtung der US-Ölindustrie und den Aufbau einer Energieversorgung in öffentlicher und kollektiver Hand, die Schaffung von Millionen gut bezahlter grüner Jobs durch den Staat, Wohnungsgarantien sowie den Aufbau einer öffentlichen Infrastruktur mit Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und Freizeiteinrichtungen. Überdies gibt es auch ein Kapitel zu internationalen Aspekten. Am Beispiel von Lithium wird die Gefahr diskutiert, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien zu einem neuen Extraktivismus und neuen Ausbeutungsverhältnissen im globalen Süden führt. Ein Problem, dem mit einem veränderten Welthandelssystem und Solidarität entlang der globalen Lieferketten begegnet werden soll. Wörtlich heißt es: damit der Green New Deal der planetaren Dimension des Klimawandels gerecht wird, muss er in seiner Reichweite internationalistisch sein. Er muss neue Solidarität und Partnerschaften mit sozialen Bewegungen und Regierungen weltweit schmieden. Im Gegensatz zu Büchern aus den USA beruft sich das Buch der britischen Ökonomin Anne Pettifor weniger auf die politische Ebene. Roosevelts New Deal und dessen Umsetzung als vielmehr auf die theoretischen Arbeiten von Keynes. Während erstere Titel das Thema Finanzierung weitgehend ausklammern, steht dies im Zentrum von Pettifor's The Case for the Green New Deal. Die Autorin beschäftigt sich weniger mit konkreten Umsetzungsvorschlägen, als damit, das Gegenargument der Nichtfinanzierbarkeit zu entkräften. Wir können uns leisten, was wir tun können, heißt es gleich zu Beginn. Unter Rückgriff auf Vorschläge von Keynes argumentiert Pettifor, dass erst der Umbau des globalen Finanzwesens und die Übernahme öffentlicher Kontrolle über das Währungs- und Wirtschaftssystem den Umbau der Wachstumsökonomie auf eine Steady-State-Ökonomie, eine stationäre Wirtschaft, möglich machten. Auch wenn die Verfasserin für die Kooperation relativ geschlossener Nationalstaaten argumentiert, bleiben die Vorschläge aller drei Publikationen stark auf die angelsächsische Welt bezogen. Die globale Dimension bleibt ein Schwachpunkt des Green New Deals. Es fehlt an Ideen, wie sich die Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen auch in anderen Ländern und Kontexten umsetzen lassen. Insbesondere im globalen Süden, wo die Staaten nicht über die Wirtschaftskraft verfügen, solche Programme bei entsprechendem politischen Willen auch finanzieren zu können. Dennoch versammeln die Bände eine Vielzahl an Vorschlägen, die als Inspiration dienen können, was machbar oder wünschenswert wäre. Die eigentliche Stärke des Green New Deals bleibt sein Versprechen, über Abwehrkämpfe hinauszugehen und Beispiele zu geben, wie Zukunft machen konkret aussehen kann. Für die Diskussionen über die Nach-Corona-Welt ist das wichtiger denn je. Vom Green New Deal und Buchvorstellung zum Thema kommen wir zur sogenannten Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Hierzu und wie großartig die Pläne unserer Regierung in dem Bereich seien, war ja viel zu hören. Ein Artikel aus der Taz vom 5. Juni hat hier bereits einen kleinen Faktencheck gemacht. Skepsis bei der Energie der Zukunft. Das Wirtschaftsministerium bremst die Euphorie zum Wasserstoff. Die grüne Energie sei auch langfristig teurer als fossile. Die Regierung will mit 7 Milliarden Euro helfen. Kurz vor Verkündung der Wasserstoffstrategie der Regierung warnt das Bundeswirtschaftsministerium vor zu großen Erwartungen an die neue Energieform. Wasserstoff sei zwar nötig, um die Klimaziele zu erreichen, aber langfristig teurer als fossile Brennstoffe und in großem Maßstab bisher nicht erprobt. Um Wasserstoff mit erneuerbarer Energie herzustellen, sei die Kapazität deutschen Ökostroms begrenzt. Das sind auch die wichtigsten Aussagen eines Gutachtens, das das Ministerium am Freitag veröffentlicht. Die umfangreiche Studie Kosten und Transformationspfade für strombasierte Energieträger hat das Haus von Minister Peter Altmaier, CDU, bei der Schweizer Unternehmensberatung Prognos erstellen lassen. Die Autoren rechnen mehrere Szenarien durch, wie und wo Wasserstoff produziert oder nach Deutschland transportiert werden kann. Wasserstoff, also H2, gilt als saubere Energiequelle der Zukunft, wenn er durch Elektrolyse mit Ökostrom erzeugt wird. Er soll Öl und Gas im Verkehr und Industrie ersetzen. In der Studie heißt es allerdings, die Herstellung von Wasserstoff oder daraus gewonnenen gasförmigen und flüssigen Brennstoff, sogenannten Power-to-Gas oder Power-to-Liquid, etwa Methan und Kraftstoff, bleiben auch dann bis 2050 kostspieliger, wenn die fossilen deutlich teurer würden. Außerdem seien die Kapazitäten knapp. Der bisherige Ausbaupfad der erneuerbaren Energien lasse bis 2030 nur eine inländische Erzeugung von maximal rund 16 Terawattstunden grünen Wasserstoff zu, sofern ausschließlich erneuerbarer Strom genutzt werden soll. Wenn Deutschland sein Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, schaffen will, werden bis dahin nach unterschiedlichen Einschätzungen 110 bis 1200 Terawattstunden von Energie aus Wasserstoff benötigt. Mit der Studie positioniert sich das Wirtschaftsministerium im regierungsinternen Ringen um die Zukunft der Energieversorgung. Die eigentlich für Ende 2019 geplante Wasserstoffstrategie wurde immer wieder verzögert. Das SPD-geführte Umwelt- und das CDU-geführte Forschungsministerium haben erreicht, dass öffentliche Gelder nur für sogenannten grünen Wasserstoff fließen soll, der aus erneuerbaren und nicht aus fossilen Quellen gewonnen wird. Vor allem Forschungsministerin Anja Karliczek, CDU, schwärmt vom H2 als Zukunftstechnik und möchte Deutschland zum globalen Marktführer machen. Karliczek plädiert dafür, bis 2030 Elektrolyseanlagen für die Produktion von Wasserstoff mit einer Leistung von 10 Gigawatt zu errichten. Auch die SPD-Fraktion im Bundestag setzt auf eine solche Größenordnung, für die die jetzige Planung für Wind- und PV-Anlagen 65% der Stromerzeugung bis 2030 aus Ökoanlagen deutlich erhöht werden müsste. Das ohnehin skeptische Wirtschaftsministerium hat sich hier offenbar durchgesetzt. Die Regierung plant im Konjunkturpaket bis 2030 nur 5 Gigawatt zu bauen. Nach Möglichkeit bis 2033 noch einmal 5 Gigawatt und spätestens 2040 die 10 Gigawatt zu erreichen. Dafür und für Forschung und Subventionen plant die Regierung 7 Milliarden Euro ein. Es ist wichtig, dass Deutschland langfristig alle fossilen Energieträger durch klimafreundliche erneuerbare Energien ersetzen kann, sagt Minister Altmaier. Da Wasserstoff hierfür eine Schlüsselfunktion hat, müssen wir jetzt die Weichen stellen, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird. Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck an der Finalisierung der Wasserstoffstrategie mit ambitionierten, aber erreichbaren Zielen. Wenn nicht genug Wasserstoff in Deutschland produziert wird, müsste er importiert werden, heißt es im Prognos-Gutachten, das sei nicht einfach. Bislang gibt es kaum in großem Maßstab ökologisch erzeugten Wasserstoff für den Transport. In Nordafrika könnte eine solche, auch mit europäischen Mitteln aufgebaute Produktion Probleme mit dem Trinkwasser bringen. Eine Absage formuliert das Papier an die Hoffnung, mit Wasserstoff auch die Gebäude und den Autoverkehr grün zu machen. Da gäbe es günstigere Mittel wie Wärmepumpen und Elektromobilität, heißt es. Lohnen würde sich der Einsatz von Wasserstofftechnik etwa bei Lokomotiven, die bislang mit Diesel fahren, bei Lkw-Transport, dem Einsatz von Gas in Raffinerien und der Stahlerzeugung, sobald Industrien im weltweiten Wettbewerb stehen, wie beim Stahl, müssten aber Mehrkosten ausgeglichen werden. Ohnehin seien die Kosten hoch, so die Prognosexperten. Für etwa 3 Milliarden Euro Mehrkosten könne man mit der gesamten deutschen H2-Produktion 2030 etwa 8% des deutschen Stahls klimafreundlich produzieren und etwa 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Für das gleiche Geld könne man den innerdeutschen Flugverkehr mit CO2-freiem Kerosin fliegen lassen, aber nur halb so viel CO2 einsparen. Mit unserem letzten Artikel wenden wir uns eine Gesetzesänderung in Corona-Zeiten zu, und zwar dem Plansicherstellungsgesetz. Die Anti-Atom aktuell, die Zeitung für die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen vom 26. Mai, hat unter dem Motto »Pandemie entblößt Kapitalismus« viele interessante Artikel von anderen Printmedien gesammelt oder eigene verfasst. In dem für euch eingelesenen Artikel stellt sie eine Pressemitteilung vom 15. Mai des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz vor. Blankes Entsetzen. Verabschiedung des Planungssicherstellungsgesetzes im Bundestag ist eine tiefgreifende Beschädigung von Demokratie und Umweltschutz. Mit blankem Entsetzen hat der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V., BBU, auf die Verabschiedung des Planungssicherstellungsgesetzes am späten Donnerstag, dem 14.05.2020, im Bundestag durch CDU, CSU, SPD und FDP bei Enthaltung von Bündnis 90 Die Grünen reagiert, in einem parlamentarischen Verfahen, das nur als ein von Anfang an abgekartetes Spiel bezeichnet werden kann, hatten die Fraktionen von CDU, CSU und SPD das Gesetz durchgepeitscht. Kernpunkt des Planungssicherstellungsgesetzes ist die faktische Abschaffung des Erörterungstermins in allen relevanten umweltrechtlichen Verfahren, mindestens bis zum 31. März 2021. Dies ist ein schwerer, nicht zu rechtfertigender Eingriff in die demokratischen Rechte der Bevölkerung und in das Umweltrecht. So können umstrittene Großprojekte ohne eine effektive Bürgerbeteiligung durchgesetzt werden. Um die Bedeutung von Erörterungsterminen zu unterstreichen, bei denen die Einwendung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Umweltverbänden und anderen Organisationen gegen konkrete Planungsvorhaben bisher immer wieder intensiv mit Genehmigungsbehörden und Antragstellern erörtert wurden, erinnert der BBU an zahlreiche Erörterungstermine. So gab es zum Beispiel stark besuchte und mehrtägige oder gar mehrwöchige Erörterungstermine, zum Beispiel zur Atommüllwiederaufarbeitungsanlage WAA Wackersdorf, die letztlich nicht gebaut wurde, zum Atommülllager Schacht Konrad oder zum Bahnprojekt Stuttgart 21. Noch in der jüngsten Zeit beteiligten sich Mitglieder des BBU zum Beispiel an Erörterungsterminen zum Atommülllager Ahaus sowie an Erörterungsterminen zu Chemieanlagen in Gütersloh, Darmstadt und Mainz. Oliver Kalusch vom geschäftsführenden Vorstand des BBU erklärt, im Windschatten der Corona-Krise schafft die Große Koalition in Windeseide Beteiligungsmöglichkeiten im Umweltrecht ab. Statt Verfahren, bei denen ein Erörterungstermin stattfinden kann oder muss, bis zum 30.09.2020 auszusetzen und dann die Pandemielage zu beurteilen, werden die Behörden ermutigt, Erörterungstermine ausfallen zu lassen oder eine völlig sinnentleerte Online-Konsultation durchzuführen. Die Corona-Krise wird offensichtlich dazu benutzt, die Interessen der Industrieverbände zu befriedigen, die schon immer gegen eine effektive Bürgerbeteiligung waren, so der geschäftsführende Vorstand des BBU. Dass der Umweltbewegung keine Chance gelassen werden soll, ihre Positionen zu vertreten, wird in der strategischen Zeitplanung deutlich. Der erste Entwurf des Gesetzes wurde den Verbänden am Freitag, den 24.04.2020, gegen 16 Uhr übermittelt. Die Abgabefrist war am Montag, den 27.04.2020, 12 Uhr mittags. Durch die Fristsetzung machte die Bundesregierung bereits deutlich, dass Stellungnahmen unerwünscht sind. Mit Datum vom 5.05.2020 brachten CDU, CSU und SPD eine noch einmal verschlechterte Version des Gesetzentwurfs ein, der zur Sitzung des Innenausschusses am 13.05.2020 eine weitere Verschlechterung erfuhr. Auf dieser Sitzung wurde beschlossen, dass es die sonst übliche Sachverständigenanhörung zu derart schwerwiegenden Gesetzen nicht geben wird. Ein Antrag der Linken auf Durchführung der üblichen Sachverständigenanhörung wurde nicht nur von CDU, CSU und SPD abgelehnt. Entscheidend war vielmehr die Enthaltung von Bündnis 90, die Grünen und FDP, die dann verhinderten, dass das notwendige Quorum von 25% erreicht wurde. Damit haben sich auch FDP und Bündnis 90, die Grünen eindeutig gegen die Interessen der Umweltbewegung gestellt. Denn Vertreter aus Umweltbewegung bekamen durch den Wegfall der Sachverständigenanhörung gar nicht die Chance, dort ihre Position darzulegen. Am späten Abend des 14.05.2020 stimmten CDU, CSU, SPD und FDP bei Enthaltung von Bündnis 90 Die Grünen für das Planungssicherstellungsgesetz. Diese Verabschiedung im Bundestag beschädigt die Demokratie tiefgreifend und wird fatale Auswirkungen auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage haben. Die Interessen der Umweltschutzbewegung wurden von der Linksfraktion unterstützt. Heute, 15.05.2020, soll der Bundesrat abschließend über das Planungssicherstellungsgesetz entscheiden. Im Vorfeld haben rund 50 Bürgerinitiativen und Umweltverbände ihren Protest in einer gemeinsamen Erklärung bekundet. Hier der Wortlaut der gemeinsamen Erklärung der fast 50 Organisationen. Am 7. Mai 2020 hat im Bundestag die erste Lesung zum Drohnenplanungssicherstellungsgesetz stattgefunden. Es soll bereits am 15. Mai 2020 vom Bundesrat verabschiedet werden. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise sollen die Behörden geradezu gesetzlich ermutigt werden, Erörterungstermine in eine völlig wirkungslose Online-Konsultation umzuwandeln oder je nach Gesetz ganz entfallen zu lassen. Die auch möglichen Telefon- bzw. Videokonferenzen verdienen diesen Namen nicht, da diese keinen Erörterungstermin in elektronischer Form darstellen, sondern nur die Online-Konsultation in mündlicher Form. Betroffen sind fast alle zentralen Bereiche des Umweltrechts, beispielsweise das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, das Bundesemissionsschutzgesetz, das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das Bundesberggesetz und das Atomgesetz. Das Planungssicherstellungsgesetz soll weitgehend bis zum 31. März 2021 gelten. Wie sich die Übergangsregelung auswirkt, die das Außerkraftsetzen des gesamten Gesetzes auf den 31.12.2025 terminiert, ist völlig unklar. Wir kritisieren, dass so im Windschatten der Corona-Krise umstrittene Großprojekte genehmigt werden können, ohne dass die Öffentlichkeit und die Umweltverbände wirksam Einfluss nehmen können. Wir fordern stattdessen Genehmigungsverfahren, in denen ein Erörterungstermin stattfinden kann oder muss, bis zum 30.09.2020 auszusetzen und nach einer dann aktuellen Lagebeurteilung über zukünftige Schritte zu entscheiden. Dies hat der BBU bereits im Rahmen der schriftlichen Anhörung zum Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in einer Stellungnahme mitgeteilt. linke Medienspiegel im Juni 2020. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org.